Hausmannskost und andere konservative Genüsse. Was ist Deutsch? Auf diese Frage hat Angela Merkel geantwortet: Butterbrot, Bratwurst, dichte Fenster, Essenszeiten, Frühstücksei, Gardine, Hausmannskost, Hefeteig, Kartoffel, Naturschutz, Pflaumenkuchen, Quarkspeise, Rouladen mit Rotkohl, Schützenverein, Tischsitten, Vollkornbrot, Wärmedämmung, Wald. Die Liste enthält erstaunlich viele traditionelle deutsche Gerichte und Garanten für häusliche Behaglichkeit. Ob die Bundeskanzlerin damit wirklich ihre eigenen Präferenzen aufgezählt hat oder nur strategisch geschickt geantwortet hat, sei einmal dahingestellt. Die Liste passt jedenfalls zum Emotionsprofil der Konservativen, die als Neophobe beim Bekannten, Vertrauten und Bewährten bleiben. Zur Not zieht man die Gardinen zu und lagert den Rotkohl in Einmachgläsern im Keller. So könnte man auch einen langen Winter im Eigenheim überdauern. Vermutlich handelt es sich bei der Liste aber nicht nur um eine strategische Formulierung. Dafür spricht, dass Angela Merkel im Wanderurlaub stets dieselbe Kleidung trägt: eine beige Funktionshose und ein rotkariertes Hemd. Progressive Städter deuten das als unmodisch und altbacken und machen sich auf Twitter darüber lustig. Auf konservative Wähler hingegen wirkt es gewissenhaft, verlässlich und robust. Wer nicht jeden Modetrend mitmacht, hat eine klare Linie und ist emotional stabil. Dazu passt, dass Angela Merkel mit ihrem Mann seit vielen Jahren an denselben Orten Urlaub macht. Ostern verbringen sie auf Ischia, den Sommer wandern sie in Südtirol und im Winter geht es zum Langlauf ins Engadin.